den strengen Befehlen des Chefs zuwiderhandelnd, jeden gewaltsamen Zusammenstoß, jeden Kraftakt zu vermeiden, ereignete sich doch ein solcher. Es hatte einen Toten gegeben. Man hat nie erfahren, wer der eigentlich Schuldige dieser Tat war, wer sie geleitet und beeinflusst hatte. Man gewann den Eindruck, dass sie vom Feind provoziert worden war durch Unterwanderung der Bewegung. Mitten in der Nacht durchsuchte die Polizei das Haus des Chefs. Dieser verteidigte sich durch Schüsse, wurde aber von der überlegenen Zahl der Polizisten überwältigt. Er hatte nie eine Wache seiner jungen und treuen Überfalltruppen des Narzissmus in seiner Wohnung, noch einen persönlichen Wächter. Dieses Mal kam er nicht ins Gefängnis, sondern in eine Irrenanstalt, wo er von einem Psychiater verhört wurde. Das war die größte Beleidigung, die man ihm zufügen konnte. Doch der Chef bestand diese Probe gut, indem er dem Arzt direkt ins Gesicht schleuderte, dass er bestochen und ein fügsames Instrument der verkommenen Regierung sei, und dieser Arzt hat sich seiner Taten geschämt. Das alles hat sichtbare Spuren in diesem Manne hinterlassen, die ihn innerlich beschäftigten und seinen Widerstand untergruben, hervorgerufen durch die Gegensätzlichkeiten in seinem Blute. Ich bin geneigt zu sagen, dass es ihn einschüchterte. Er entbehrte jeder ideologischen Stütze, die ihm geholfen haben könnte, zu verstehen, was in Wirklichkeit vorging. Er sah nur noch eine Woge wie ein Berg von Schatten, Hass, fantastische Erscheinungen auf sich zukommen. Er fühlte nur, dass das von einem mysteriösen, dunklen Zentrum herrührte. Möglich, dass er dabei an die Freimaurerei gedacht hat. Doch er besaß nicht die nötigen Waffen, diesen Kampf zu führen. Vielleicht, wenn er gestorben wäre, wenn die Götter oder diejenigen aus dem Jenseits ihn mitgenommen hätten, wie meinen Freund Jason, wäre alles günstig gelöst worden. Doch aus irgendeinem mysteriösen Grund haben das Vaterland und er das nicht verdient. Dabei bestehe ich auf dem Thema Mestizentum und rassische Sünde. Diese südamerikanische Welt gehört ihrer Herkunft und Geburt wegen seit über 500 Jahren dem Satan. Die Beute konnte entkommen und hatte es beinahe geschafft, mittels des Ideals der Tat des Geistes, die einzige negentropische Kraft, jenes mögliche Wunder und dank dem ehrenvollen Kampf des Hitlerismus. Aber der Chef wusste dies nicht und konnte es auch nicht verstehen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich von Marais einigermaßen gehalten. Ich nehme dies an. Weder kann ich noch möchte ich das genaue Datum seiner endgültigen Fahnenflucht erinnern. Die Bewegung war zu Beginn des Weltkrieges aufgelöst worden, scheint mir, wenigstens existierte sie nicht mehr als aktive Kraft. Jorge González von Marais unterstützte Deutschland weiterhin mit seiner Zeitschrift Chilenische Aktion, deren Leitung er Roberto Vega Blanlot übertragen hatte. Mich hatte er gebeten, keine eigene Zeitschrift herauszugeben, um so unsere Kräfte zu vereinigen. Ich lehnte ab, mich entschuldigend, denn ich wusste, dass seine Kampfesweise der meinen sehr verschieden sein würde. Eines Morgens, es kann auch Mittag, vielleicht auch Nachmittag gewesen sein, ging Jorge González von Marais zum Friedhof. Ein Bekannter war verstorben. Dort traf er mehrere Politiker an, denn der Friedhof war ein Treffpunkt, wo sich unsere Politiker öfter sehen ließen. Auch der ehemalige Präsident Arturo Alessandri Palma war erschienen und der liberale Senator Raúl Marín Balmaceda, der einst den Mut besessen hatte, in den Turm der Arbeiterversicherung zu gehen, als das Massaker beinahe beendet war, und hat noch zwei Überlebende retten können. Auf dem Friedhof näherte er sich Jorge González und führte ihn unvermutet zu Alessandri. Er bat beide, sich die Hand zu geben. Und der Chef, der ehemalige Chef, drückte dem Mörder seiner Kameraden, seiner Märtyrer, der jungen und reinen Idealisten, die daran geglaubt hatten, dass ihr Blut Chile retten würde, die ihren Chef bewunderten und für ihn, sein Wort, für den Glauben, den er sie gelehrt hatte, bereit waren, ihr Leben zu geben, die Hand. Wie konnte dies geschehen? Welch lautes Gelächter wird man wohl an irgendeinem Ort des Universums gehört haben? Was für ein neues Massaker dort im Himmel! Doch ich will weiter analysieren, suchen und komme immer wieder auf die Angelegenheit des Blutes zurück. Ich rede mir ein, dass die Deutschen so sind, sehr langsam im Reagieren, dass sie nicht wissen, was sie in einer solchen unerwarteten Lage wie dieser tun sollen. Sich plötzlich vor seinem schlimmsten Feind zu befinden, der schuld ist an all seinem und der seinen Unglück, betroffen wird er ihm die Hand gereicht haben, ohne zu ermessen, was er tut, noch das zerstörerische Symbol, das sich damit erfüllte, zu ahnen. Nietzsche sagte, dass die höheren Arten schwächer sind gegenüber der größeren Anzahl kleinerer und sich außerstande fühlen, in einer solchen widrigen Lage zu überleben. Ein Rassetier ist darauf vorbereitet, in seiner Umwelt zu wirken, aber es entbehrt der Schleue. Es hat eine Richtung, einen Charakter, einen Willen, klar bestimmte Charaktereigenschaften, entbehrt jedoch der Geschmeidigkeit. Es ist wie bei einem Rassehund gegenüber einem Bastard. Letzterer ist sympathischer und für alles zu gebrauchen. Der Hühnerhund ist nur dazu geeignet, Rebhühner zu jagen. Aber der Bastard degeneriert bald. Die Charakteristiken des chilenischen Roto, also des chilenischen Proletarier, sind dieselben eines Bastards, denn so ist nun einmal der Mestize.